März 1919. Das Lied vom Kompromiss. Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen, immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, Bullen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst das Bad, bis der eine zu dem anderen sagt. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Seiner Volk in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seiner Volk in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November klingt nun die Skavottchen, früher tanzte man die Carmagnol. Doch Germania, das Erzkokottchen, wünscht, dass diesen Tanz der Teufel hol. Rechts wird ganz wie früher lang gefackelt, links kommt Papa Ebert angewackelt. Wasch den Pelz, doch mach mich bloß nicht nass. Und man sagt, du, Ebert weißt, du was. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November tanzt man Manuettchen, wo man schlagen, brennen, stürzen sollt. Heiter liegt der Bürger in dem Bettchen, die Regierung säuselt gar so hold. Sind die alten Herren auch rot bebändert, deshalb hat sich nichts bei uns geändert. Kommt's, dass Ebert hin nach Holland geht, spricht er dort zu einer Majestät. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss, dafür gibt es keinen Kompromiss. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss, dafür gibt es keinen Kompromiss.